Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut durch den heißen Tag gekommen. Ich so, ja, ich bin durchgekommen, aber es war anstrengend. Also, ich hatte wirklich viele Kundentermine heute. Ich hatte vorhin im Phaeton noch 520 Kilometer Restreichweite. Jetzt habe ich gerade das Auto hier vor der Tür abgestellt vor 15 Minuten, habe noch 120 Kilometer. Also, ich habe wirklich viele Kilometer gemacht heute. Dann haben die hier bei uns, hier an der B6, da wo ich immer durch muss, bei uns am Ort hier, da haben die eine Baustelle aufgemacht und den ganzen Ort haben die durch den Ort umgeleitet und es war quasi alles verstopft. Und jedes Mal, wenn ich jetzt an das andere Ende des Ortes musste, dann musste ich immer außen rum und um unseren Ort rumfahren. Und also ich habe Kilometer gemacht heute ohne Ende. Ich hatte auch zwei Besichtigungen an einem Objekt zu unterschiedlichen Zeiten, also einmal vormittags, einmal nachmittags mit mehreren Terminen und dann musste ich immer hin und her und hin und her. Und dazwischen war einfach zu viel Zeit, um da irgendwie im Auto dann zu verbringen oder so. Und deswegen bin ich ja wieder zurück nach Hause gefahren. Also heute war schon ganz schön stressig. Und das in der Hitze. Klimaanlage, schön kalt im Auto, raus, Tür auf, buff, diese Hitze ins Gesicht kriegen, Kunden in die Immobilien rein und so weiter. Immer diese Temperaturunterschiede auch, die machen einen fertig. Von heiß zu kühl, zu heiß, zu stickig, zu kühl. Oh, also ich bin gar. Deswegen mache ich jetzt das Video und dann fahre ich nochmal zu einem Kumpel rüber in den Pool. Und dann ist der Plan, dass ich eigentlich noch so um 20 Uhr, 20.30 Uhr ins Gym will. Aber erstmal brauche ich jetzt diese Abkühlung im Pool und muss einfach mal kurz mal ein bisschen planschen und ein bisschen erfrischen. Also schade, dass ich hier keinen Pool habe. Also den Pool, den er da hat, das ist wirklich ein echter Genuss. Also fast 1,60 Meter tief und einen richtigen Durchmesser und eine richtige Breite. Also man kann tauchen und nochmal so ein paar Bahnen durchziehen. Also das ist schon toll, muss man wirklich sagen. Also hätte ich auch gerne. Lohnt sich, wie gesagt, hier für mich jetzt nicht. Hier so einen fest installierten, weil wir haben so einen fest in den Boden eingelassenen. Das ist also wirklich sexy. Und für mich jetzt hier würde es sich jetzt sowas gar nicht lohnen, weil ich ja, wie gesagt, Ende nächsten Jahres wieder ausziehen muss. Aber jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich mir nicht hier so einen schönen großen Standpool hingestellt habe, weil das Wetter wird ja jetzt nicht mehr so lange so heiß sein. Also weiß ich nicht, ob es jetzt noch Sinn macht. Aber ich gucke gerade hier parallel die Wettervorhersage. Naja, es geht so ein bisschen runter dann bis nächste Woche Dienstag auf 25 Grad. Ja, muss man mal gucken. Vielleicht stelle ich mir ja sogar noch was hin. Ich muss mal nachher mal bei Amazon gucken, ob die was Schönes lieferbar haben. Und also es ist schon ein Genuss bei diesen Temperaturen, wenn man da einfach mal so ins Wasser rein kann. Aber ich freue mich, dass ich jetzt gleich nach dem Video nochmal die Möglichkeit habe, nochmal ein bisschen zu planschen. Weil es toll, dieses blaue, dieses saubere, gefilterte Wasser und so. Also war wirklich ein echter Genuss. Ja, Männer, ich möchte was ganz Interessantes mit euch teilen. Und zwar habe ich. Ich möchte mal aus einer kürzlich gemachten Erfahrung, die nochmal wieder meine Sichtweise untermauert, euch nochmal aufzeigen, warum es so interessant ist, wenn man mit Frauen überhaupt noch interagieren will. Ich kann auch verstehen, wenn man es nicht mehr machen will. Ich will, wie gesagt, nur noch mit jungen Frauen, nur noch aus einer dominanten Perspektive, nur noch um mich, dass ich gepleased werde. Aber das war es auch. Wie gesagt, mehr ist da nicht. Länger kann ich mir diese Energie von denen auch nicht antun, auch von den Jüngeren nicht. Weil je mehr die reden, umso mehr, man will es logischerweise nicht hören. Da kommt ja nichts, was raus, da kommt ja nichts mehr raus, was Hand und Fuß hat, allerhöchstens Fuß, wie ich immer so gern zu sagen pflege. Ich möchte euch jetzt von einer kürzlichen Erfahrung bei uns aus dem Gym. Da hatten wir ein ganz lustiges Gespräch. Und zwar haben wir die eine Fitnesstrainerin, die ist ungefähr 22, 23, süßes kleines Mädchen, junge Frau. Schlank, so, wir haben ein lustiges Gespräch am Tresen, weil vorne am Tresen sind auch die Waagen. Und ich war mitten am Trainieren, habe Brust trainiert, hat gerade meine Dips gemacht und kam auf die Idee, mein Gewicht mal zu checken. So, ich bewege mich gerade so immer so um die 90 Kilo, 89,5 bis 91, das ist so gerade meine Range, in der ich mich bewege. Je nachdem, ob ich mich gerade erleichtert habe, je nachdem, wie ich gegessen habe, so, das ist so gerade so mein Ding. Wie viel ich getrunken habe und so weiter. Dazwischen bewege ich mich. Na, jedenfalls habe ich mich gewogen, mein Gewicht überprüft, so, wo so die Tendenzen sind, wo ich hingehe. Und dann bin ich mit ihr vorne am Tresen, weil die Waagen daneben sind, mit der 23-jährigen Fitnesstrainerin ins Gespräch gekommen. Und was sie wohl wiegt und was ich wohl wiege. Und naja, jedenfalls sind wir dann darüber ins Gespräch gekommen, was sie wohl wiegt. Und ich sage, ja, ich habe ein Talent, sage ich. Ich kann Frauen mit den Augen wiegen. Das kann ich wirklich. Also das ist nicht, dass ich jetzt irgendwie das einfach so erzähle. Ich kann wirklich ziemlich präzise Frauen mit den Augen wiegen. So plus, minus 3 Kilo. Ungefähr. So. Und sie guckt mich an und sagt, ja, dann mach doch mal, ne? Dann bin ich mal gespannt. Und ich sage, ja, los, gucke ich sie an. Dann muss, natürlich muss man sie dann angucken, man muss ja gucken, wie sind die Proportionen, wie ist die Taille, wie ist die Oberweite, wie fleischig sind die Arme, hat sie hier einen Bammel dran oder wie dick sind die Schenkel und so weiter. Das kann man alles so ganz gut abchecken, guckt man einmal natürlich an, von oben bis unten. Und dann habe ich sie angeguckt und ich wollte auch nichts Falsches sagen, ich habe sie ziemlich präzise gewogen und sagt, du wiegst 54,7 Kilo. Die Komma 7 ist dann natürlich dann Humor, weil ich wollte halt noch ein bisschen Präzision in meine Waage, in meine Augenwaage reinbringen und sagt, du wiegst 54,7 Kilo. Und, sagt sie, das ist ja nicht schlecht. Du hast gut getroffen, gut geschätzt, sagt sie zu mir. Ich sage, wieso, was wiegst du denn? Ja, sagt sie, ich wiege 56,1. Okay, sage ich, ja, siehst du, ist doch schon gar nicht so schlecht, wenn ich sage 54,7. Und jetzt sage ich, weil ich natürlich ein logischer Denker bin, sage ich zu ihr, als du dich das letzte Mal gewogen hast, sage ich, hast du dich mit Klamotten oder ohne Klamotten gewogen? Nee, mit Klamotten. Siehst du, sage ich, und ohne Klamotten wiegst du 54,7, sage ich zu ihr. So, das war eine lustige Situation, weil dann könnte es tatsächlich sogar genau passen, trotz ich aus Humor noch diese Komma 7 beigefügt habe, weil wenn sie mit Klamotten 56,1 wiegt, Schuhe, Klamotten, T-Shirt, alles abgezogen, Socken, Stringtanga und so weiter, kommt doch ein Kilo zusammen ungefähr. Vielleicht. So, geht ja jetzt auch nicht ums letzte Gramm, aber man sieht, dass meine Augenwaage ziemlich präzise ist. So, dieses Mädchen ist 23, jung, frisch, hat noch kein gefestigtes Weltbild, es ist angenehm im Umgang, diese junge Frau. Man kann so locker mit ihr diese Gespräche führen. Und es war nicht flirty. Also sie hat einen Freund, der arbeitet auch da. So, ich, wie gesagt, ich will nichts flirty da, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Es ist alles pure Zeitverschwendung. Ich bin in meinem Fokus, ich mache mein Training, mache natürlich auch von Mensch zu Mensch mal einen netten Schnack und natürlich auch mit Frauen. Also ich habe da nichts dagegen, kurze Interaktion, kurzen Schnack und weiter geht's. Das war also ein ziemlich lustiges Gespräch. Und jetzt kommt die Studioleiterin dazu und auch Fitnesstrainerin, die ist so im Alter von 35. So, und dann hat sie sich in dieses Gespräch so mit eingeklunken und was ich wiege, was sie wiegt und was wir hier machen mit Augenwiegen und so weiter, war eine lustige Situation. Und da stellt sie sich auch auf die Waage und hier und da. Und jetzt kommt der signifikante Unterschied, wie die Best-Ager-Pflaume, also im Alter von 35, das Gespräch sofort vergiftet. Wie sie Gift plötzlich reinbringt, Beschämung und welche Agenda. Ich will es euch kurz mal erzählen, von welcher Agenda-Position sie spricht. Wie easy dieses Gespräch und humorvoll es mit dem Jungen, mit der jungen Frau war und wie anstrengend es mit der 35-Jährigen war. Und Folgendes ist passiert. Dann sagt sie plötzlich, ja, wie viel denn sie wiegt? Und ich sage, wir haben über das Augenwiegen gesprochen. Und so, ich sage, ja, ich kann dich auch mal mit den Augen wiegen, sage ich, ist kein Problem. Und dann stellt sie sich so hin. Ich sage, dann muss ich dich einmal abchecken. Sag ich, gucke ich so, ja. Und dann sagt sie zu mir, ja, du willst ja nur die Frauen so genau angucken, sagt sie zu mir. Aha. Oder du nutzt ja nur die Gelegenheit, um die Frauen so genau zu mustern oder so genau anzugucken. Also es war total, also es war, auf einmal war dieses Lustige, ist in eine Beschämungstechnik übergegangen und hatte so eine ganz komische Energie. Naja, sag ich zu ihr, so wild ist das ja jetzt hier auch alles nicht mehr, sage ich. So, hab's mit der Hand, so wild ist das jetzt hier auch alles nicht mehr, meinte ich so, was sie da so quasi zu bieten hat, was sie meint, was jetzt so unbedingt so musterungswürdig ist. Es ging wirklich für mich nur, für mich war das eine ganz nüchterne Betrachtungsweise, ich war nicht flirty und dass wir beide, also die Studioleitung und ich, nicht flirty sind, ist sowieso klar, weil wir hatten schon so die eine oder andere Situation, wo sie sich als Gym-Sheriff aufgespielt hat und sich so verhalten hat, als würde ihr da alles gehören, aber das ist ein anderes Thema. Und man sieht ja immer, wenn man Leuten Macht gibt, wie sie die Macht benutzen und da sind Dinge vorgefallen, wo wir wirklich schon uns an die Köpfe gegangen sind, wo ich gesagt habe, muss ich euch kurz erzählen. Ne, lasst mich das erstmal zu Ende machen, dann erzähle ich euch das andere auch noch, das ist hochinteressant. Sage ich zu ihr, naja, so wild ist es ja alles auch nicht mehr und dann bin ich weggegangen. So, und habe meine Dips weitergemacht, weil dann war es auch nicht mehr, es war nicht mehr, die Energie war weg, so dieses Lustige war weg, dieses Freudige war weg, weil sie aus der Agenda der Beschämungstechnik, also sie hat das wirklich aus einer Beschämung, sie wollte mich in diese Position, ja, als würde ich jetzt sie begaffen wollen. So, da wollte sie mich hinstellen. Obwohl ich wirklich aus einer entspannten Position, dass es wirklich funktioniert, weil ich das halt wirklich kann. Ich kann so eine Pflaume mit den Augen wiegen. Ich kann sagen, ob sie 87 Kilo wiegt, ich kann sagen, ob sie 75 Kilo wiegt. Ich kann das ziemlich gut. Aber darum geht es nicht. Das war halt die Situation. Und sie kommt gleich aus dieser Beschämungsposition, will mich in diese Ecke stellen, dass ich Frauen begaffen will. Was, Das, und dann ist hier noch eine 35-jährige Wall-Hitterin, eine Post-Wall. So, das, ich habe da überhaupt kein Interesse dran und sie weiß, dass ich auch an ihr überhaupt kein Interesse habe. Also das ist unmissverständlich zwischen uns beiden, weil erzähle ich gleich, warum das absolut unmissverständlich ist. Jedenfalls, die Energie war weg, der Spaß war weg, die Freude war weg. Ich sagte, naja, das ist ja auch alles nichts mehr so wildes hier und bin weitergegangen, meine Dips machen. So, jetzt will ich nun mal, dann habe ich danach nochmal kurz begriffen, aus welcher Agenda sie gesprochen hat. Das heißt, sie nicht, du willst mich begucken, hat sie gesagt, du nutzt doch nur die Gelegenheit, um uns Frauen, also uns Fee-Fails, hat sie damit gesagt. Also, weil sie so aus ihrer Position gesprochen hat. Und sie ist definitiv eine Girl-Power-Fee-Fail. So, Single, klappt nicht, 35, kann kein Mann an sich binden. Ein Mann, der meine Erfahrung hat, wird sich nie wieder an sowas binden. Nicht mal mehr für kurzfristige Späße, nichts zu machen, auf gar keinen Fall brandgefährlich, so ein Exemplar. Aber damit wollte ich nochmal unterstreichen, weil ich ja immer den Standpunkt vertrete, mit jungen Frauen, das ist so herrlich leicht, das macht Spaß. Die haben noch kein gefestigtes Weltbild, die sind noch Wachs in meinen Händen. Man kann diese positive, die strahlen einfach noch. Die wollen noch was wissen, die sind noch neugierig, die haben noch kein gefestigtes Weltbild. Und diese 35-jährige Studioleitung, die hat natürlich ein gefestigtes Weltbild. Das hat auch, ihr Weltbild hat wiederum nichts mit der Realität zu tun. Das ist Fakt. Aber ungeachtet dessen ist ihr nicht an der, also ist ihr Weltbild, das nichts mit der Realität zu tun hat, trotzdem gefestigt. Das heißt, ihre Fehlindoktrination ist gefestigt, die kriegt man nicht mehr raus, die ist anstrengend. Die glaubt tatsächlich, wenn sie einen Mann anguckt, dann tut er das mit der Absicht, Frauen zu mustern, also auf dieser Ebene, wie sie das kommuniziert hat, war das unangenehm. Sie wollte mich damit beschämen und ich habe nur gesagt, das ist auch nicht so mehr so wild, was du, quasi nach dem Motto, was du hier zu bieten hast, und dann bin ich weggegangen, weil absolut schrecklich, absolut schrecklich. Ich sage euch auch, warum ich da überhaupt keinen Bock mehr, ich wollte noch kurz erklären, aber da habe ich gedacht, erklär dich nicht. Wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Und dann bin ich auch gegangen, habe mein Training fortgesetzt. Ich will mal kurz erzählen, was vorgefallen ist. Und zwar macht sie das schon, unser Gym ist einmal umgezogen vom Gebäude und da war sie auch schon und im alten Gym. Und jedes Mal, wenn jemand Kreuzheben gemacht hat und der letzte Satz, also wir haben da wirklich mit echten Adonissen trainiert, also wirklich starke Männer, dagegen bin ich ein Waschlappen, die machen 200, 220 Kilo Kreuzheben. Gut, wie gut das jetzt noch ist, muss jeder für sich entscheiden. Und das hat sich die Stange gebogen, also die haben diese Stange verbogen. Und wenn die dann natürlich dieses Gewicht gehoben haben, dann haben die auch manchmal ein bisschen rough das Ganze abgesetzt, dann knallt das. Kaum, als hätte die nur darauf gewartet. Jedes Mal stand die neben uns und ihr sollt das hier nicht so laut knallen. Das kann man auch vorsichtig absetzen und immer dieses Belehren, diesen Sheriff da zu veranstalten. Die war wie so ein Gym-Wärter, wie so ein Gefängniswärter. Immer musste sie, er hätte nur noch die Aufschrift Justiz hier gefehlt. Also ganz schrecklich, ganz schrecklich. Oder wenn irgendwo was rumlag, kam sie grundsätzlich zu dem, also irgendwer hat was an dem Gerät liegen lassen, zwei Hantelscheiben liegen lassen und dann hat man selber an dem Gerät trainiert und dann hat man sich natürlich nicht verantwortlich gefühlt, jetzt das von dem anderen aufzuräumen, hat einfach seine Gewichte drauf gemacht und trainiert und ja, das könnt ihr hier auch mal wegräumen, so kam die immer. Jedes Mal hat die das gemacht, also die ist wirklich unangenehm und dann hat man gesagt, das waren wir nicht, geh mal weiter jetzt und also es war wirklich schon so, weil die ist unangenehm, das ist so eine richtige Fee-Fake-Karen. So eine ich beschwere mich jetzt, Frau, und ich belehre die anderen jetzt, weil ich bin ja die Leitung und ich kann denen jetzt was sagen und so weiter. Naja, und wie gesagt, sie hat das immer wieder gemacht, uns Männer, also jetzt auch wirklich auf Männer abgesehen, mit Frauen ist immer ganz nett, aber uns Männer meint sie immer irgendwie was erklären zu müssen. Und das Maß ist halt einfach voll. Und jetzt habe ich dann irgendwann mal vor 2 Wochen in dem neuen Gebäude dann, ist jetzt auch da, vom alten Gebäude war es auch schon vor 4, 5 Jahren, und dann habe ich mal Brust trainiert mit der Schrägbank, also so wie sie jetzt da bei mir steht, so, da diese Schrägbank. Und ich weiß nicht, was ich traue, 35 oder 37,5 Kilo. Und dann habe ich bis zur Belastungsgrenze trainiert. Und dann war ich so weit von einer Belastungsgrenze, das soll man ja auch, den Muskel reizen, wenn man das möchte, wenn man richtig schön rein will, den Muskel richtig leer machen will. Und dann habe ich die Hanteln weggeworfen auf den Boden. Das ist ein Gummiboden. Und bumm, es knallt einmal. So, ja, wir sollen die nicht wegwerfen. Verstanden. Wenn es aber nicht anders geht, war jetzt halt einfach so. Brauche ich auch mit ihr nicht drum schnacken. Ich will auch mit ihr nicht mehr schnacken, weil die ist halt wirklich anstrengend. Und naja, jedenfalls dauert wieder keine. Ich hatte meine Kopfhörer auf. Dauert keine 12 Sekunden, steht der Gym-Sheriff wieder neben mir. Ich gucke sie an. Irgendwas redet sie. Ich wusste schon wieder, ich hatte schon wieder keinen Bock drauf. Ich habe die Kopfhörerpause gemacht, abgenommen. Wir schmeißen die Hanteln hier aber nicht irgendwie. Lass das mal. Irgendwas hat sie schon wieder gesagt, was mich schon wieder... Und ich sagte zu ihr, so sage ich, jetzt reicht's mir mit dir, sage ich. Dieses Studio hier, unser Studio heißt übrigens auch noch, müsst ihr mal wissen, heißt Limitless. So, also grenzenlos. So, und wenn ich Limitless trainiere, also ohne Grenzen, dann kann ich auch mal die Hantel... So, das ist halt so, dafür ist der Gummiboden da, dafür wird da trainiert. Wir wollen richtig trainieren. Und okay, soll man nicht jedes Mal machen, verstanden. Aber wenn es einmal passiert, muss sie auch nicht gleich kommen. Wenn es zwei, drei, wenn es gar nicht mehr aufhört, kann ich verstehen, wenn dann irgendwann mehr wer kommt und sagt, ey Leute, ne, versucht das mal ein bisschen zu minimieren oder ist alles in Ordnung. Aber sie gibt, es gibt bei ihr keine, es gibt bei ihr keine zweite Chance. Es gibt keine, okay, im Zweifel für den Angeklagten oder lass mal kurz oder so, ich sag mal nichts. Nein, sie muss immer gleich belehren. Naja, jedenfalls kam sie dann wieder und ich sag, du, so langsam reicht's mir mit dir, sag ich. Du spielst dich schon in dem alten Studio und jetzt hier wieder, du spielst dich grundsätzlich als Gym-Sheriff auf, sage ich. Dann habe ich ihr erzählt, dann sage ich, das Studio heißt Limitless, sage ich, komm, hör auf damit jetzt, ne? Ist ja gut jetzt so. Und dann sagte sie, ja, aber das darum geht's nicht, das geht nicht. Und die Hanteln könnten kaputt gehen. Ich sage, die Hanteln können nicht kaputt gehen, sage ich. Das ist massiv alles, sage ich. Und sage ich, aber mach dir keine Sorgen, sage ich zu ihr, wenn ich irgendwas kaputt mache, sage ich, dann werde ich dafür gerade stehen. Ja, du weißt gar nicht, was das hier alles kostet. Ja, ich sage, ich spiele auch keine Rolle, sage ich. Wenn ich irgendwas kaputt mache, werde ich dafür gerade stehen. Ja, das kannst du dir gar nicht leisten. Da sage ich zu ihr, du hast nicht den Ansatz einer Ahnung, sage ich, was ich mir leisten kann und was nicht, sage ich zu ihr. Und dann sagte sie noch irgendwas anderes. Und da sage ich, wie kommst du überhaupt auf die Idee, sage ich zu ihr, zu mir zu sagen, was ich mir leisten kann und was nicht. Also da bin ich schon aggressiv geworden. Also ich wollte sie so ein bisschen in ihre Position rücken. Und ja, wieso, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich sage, du hast doch gerade zu mir gesagt, sage ich zu ihr, dass ich mir das nicht leisten kann, wenn ich diese Hanteln kaputt mache. Das habe ich nicht gesagt. Das ist sofort zurückgerudert, das wollte sie nicht mehr gesagt haben. Ich sage, wenn du so weitermachst, sage ich, dann müssen wir mal hier und die anderen Männer, die in unserer Hantelecke trainiert haben, denen reicht das halt auch. Denen reicht das halt auch, weil sie das halt immer macht und immer diese negative Energie reinbringt. Und die haben mir dann quasi beigepflichtet. Also wir waren da nicht in der Welt von Sir Simpelot oder Captain Saverho. Also wir hatten keinen White Knight dabei. Es ging wirklich darum, dass die anderen Männer mir also beigepflichtet haben. Dass endlich mal einer, die haben sich gefreut, dass ihr endlich mal einer ein bisschen Widerstand entgegenbringt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was meinst du, sage ich, wir können ja mal mit der Geschäftsführung klären, sage ich, was deiner Geschäftsführung inzwischen, weil mir reicht's mit dir, sage ich. Wir wollen dann wirklich mal klären, sage ich, was der Geschäftsführung wichtiger ist. 100 Kunden, sage ich zu ihr, oder du. So, also die habe ich Volley genommen. Und in dem Moment, so, dann fragte sie danach auch, ob das jetzt, also dann hat man natürlich wieder aufgehört, das Gespräch, hat weiter trainiert und man hat schon gemerkt, okay, sie will dann auch nicht mehr so viel Konfrontation. Ich wollte ja logischerweise auch nicht, aber ich kann mir von ihr auch nicht alles bieten lassen, also grenzenlos geht das nicht. Dann hatte ich auf der einen Bank hatte ich dann mein Handy liegen und noch irgendwas anderes von mir, mein Getränk, glaube ich. Und auf der anderen Bank habe ich trainiert und sie putzte dann, desinfizierte rum. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie meine Sachen denn noch anfassen und weglegen darf. Also sie war geläutert. Ich sagte, na klar, nimm und leg's zur Seite. Also sie war dann sehr respektvoll, nachdem sie ihre Ansage gekriegt hat, weil sie wusste, okay, wenn sie den Bogen jetzt weiter überspannt, dann mache ich das tatsächlich. Ich kann mich sehr gut ausdrücken und wenn ich anfange, eine E-Mail zu schreiben, ich meine, ich will dem Mädchen ja nichts. Also ich will dieser Frau nichts. Ich will sie nicht. Ich will ihr das Leben auch nicht schwer machen. Ich gehe bald aus dem Studio raus, gehe meinen Weg und sie soll auf ihre Art und Weise glücklich werden. Ich habe so gesehen nichts gegen sie, aber ich lasse mir von ihr natürlich auch nichts bieten. Und das ist sie als Fee-Fail nicht gewöhnt. Sie ist es nicht gewöhnt, dass Männer ihr Kontra geben. Das kennt die nicht. Die hat mit den Ohren gewackelt. Das habe ich gar nicht gesagt, dass du dir das nicht leisten kannst. Sie ist ganz vorsichtig geworden. Weil wenn ich dann loslege und das Gespräch mit der Geschäftsführung führen will, dann wird es aber frisch. Dann wollen wir mal wirklich klären, weil da stehen wir dann, also ich und die anderen Männer, da stehen wir dann wirklich zusammen. Weil keiner hat mehr Bock, sich von der das alles bieten zu lassen, was die sich da rausnimmt. Gut, also das habe ich nur gerade erklärt, um zu erklären, warum die Fronten zwischen mir und ihr alles andere als flirty sind. So. Und deswegen ist auch das nicht als flirty zu interpretieren, wenn sie zu mir sagt, dass ich Frauen, also sie hat ja Plural benutzt, nicht Singular. Hätte sie Singular benutzt, du willst mich, das hätte flirty sein können. Oh, du willst mich gerne mal anschauen, das hätte ich als flirty interpretiert, aber du willst Frauen... Du nutzt die Gelegenheit, um Frauen, Plural, also Frauen, also nicht nur sie, sondern alle, die ihrer Fee-Fail-Agenda angehören, zu beobachten. Nee, und aus so einer lustigen Situation heraus, naja, jedenfalls, ich will es gar nicht so lang machen. Worum es mir geht, ist, mit der jungen Frau problemlos, völlig menschliche, lustige, dynamische Interaktion, die keiner Agenda folgt. Mit der 35-Jährigen gefestigtes Weltbild, feste Agenda, Fee-Fail-Agenda, die so gefestigt in ihrer Schublade ist, dass aus ihrem Mund immer nur diese Energie rauskommt, immer nur diese Energie. Und was das für den Mann bedeutet, der auf die reinfällt, brauche ich euch hier nicht erklären. Ja, Männer, das wollte ich einfach mal loswerden. Und deswegen, weil ich all diese Erfahrungen gemacht habe mit den Frauen in den verschiedenen Altersklassen, bin ich halt wirklich hängen geblieben, wenn ich überhaupt noch mit Frauen irgendwas mache. Und ihr wisst, ich bin mir der Sache sehr bewusst. Möchte ich zum O kommen und meine scharfe Soße und mein Testosteron-Hormonhaushalt dementsprechend beeinflussen, das mache ich nur mit Bedacht. Das mache ich mit Sachverstand. Und das mache ich auch nicht jede Woche. Ich könnte das jeden Tag dreimal machen, wenn ich das drauf anlegen würde. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte wirklich gezielt und kontrolliert das einsetzen und auch wieder davon Abstand nehmen. Und worauf ich jedenfalls hinaus will, ist, ich weiß, was ich tue und habe diese Frauen in all diesen Altersklassen kennengelernt und weiß halt, wo sind sie leicht, wo macht der Umgang Spaß, wo bringen sie ein... Und Frauen können eine positive Energie mit einbringen für einen Mann, wenn das auch trotz all dieser positiven Anfangsenergie nach wie vor, und das muss ich immer wieder betonen, dieser Dynamik unterliegt und der Switch kommt und das auch verloren geht. Das ist nur eine Momentaufnahme, das hält sich nicht. Also das ist völlig klar, da darf man sich keine Illusion hingeben. Was man da am Anfang bekommt, ist nach 3, 4, 5, 6, 7, 8 Monaten nicht mehr die Realität. Die Realitäten kennen sich gar nicht mehr. So wie das begonnen hat, so geht das nicht weiter. Das muss man wissen. Aber diese anfängliche Energie, die man bekommt von so einer jungen Frau, ist durchaus positiv. Also man kann durchaus da für sich was mitnehmen, ein gewisses Feel-Good auf eine vernünftige Art und Weise, wenn man sich all diesen Dynamiken bewusst ist. Bei der Frau im mittleren Alter gibt es dieses Feel-Good, würde ich jetzt sagen, bei der Best-Agerin 35, da gibt es das gar nicht mehr. Also die hat so ein gefestigtes Weltbild, dass die auch gar kein, die kann einem Mann gar kein gutes Gefühl mehr geben, dazu ist sie gar nicht mehr in der Lage. Für einen Blue-Piller mag es reichen. Für einen Blue-Piller mag es reichen, für einen Red-Piller unmöglich. Der schaut durch die durch, was die da erzählt, da kommen 3 Sätze aus ihrem Mund und boah, ich kann mich nur umdrehen und sofort weggehen. Und mit dieser jungen Frau, 23, 21, 19, die noch kein gefestigtes Weltbild haben, die schauen mich immer so fragend an. Das ist ein Unterschied. Diese alte Pflaume, die man sieht in ihren Augen, so man sieht den Deivel. Und bei der jungen Frau sieht man dieses, so zeig mir doch nochmal was. Und das finde ich interessant. Mehr auch nicht. Aber auch nur interessant. Also nicht so, dass ich es behalten möchte. Weil ich weiß, dass der Switch kommt und es gibt ja genug Blue-Piller, die sie dann übernehmen können. Vielleicht irgendwann nicht mehr. Weil wie sagt man so schön, was habe ich neulich gelesen? Harte Zeiten bringen, nee, schwere Zeiten bringen harte Männer hervor. Harte Männer bringen gute Zeiten hervor. Gute Zeiten bringen weiche Männer hervor. Weiche Männer bringen harte Zeiten hervor. Und harte Zeiten bringen wieder harte Männer hervor. Aber weiche Männer bringen harte Zeiten hervor. Ich glaube, das ist die Periode, in der wir uns leider gerade befinden, wo diese ganzen weichen Männer, die Frauen haben so lang von der Leine gelassen, dass die völlig unkontrolliert mit ihrem Wahnsinn freidrehen können. Und das sind die harten Zeiten. Und die werden noch härter. Die werden noch härter. Ich glaube, es muss erst noch schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Aber das sind die Dynamiken, in denen wir uns befinden und das sind halt wir sind halt die Kinder der Babyboomer, die eigentlich nur Aufschwung erlebt haben. Die haben immer nur bessere Zeiten erlebt. Es wurde immer besser, immer besser, immer besser. Also die Eltern, die, ich sag mal, von 60 bis oder 58 bis 65 geboren wurden, das ist ja so unsere Elterngeneration oder auch von 56, das ist die Aufschwungsgeneration. Die Nachkriegszeit war vorbei, es ging bergauf, man hatte die guten Anstellungen, es gab gutes Geld für jedwede Art von Arbeit. Ein Familienvater konnte in der Regel eine Familie ernähren, es wurde immer besser, es ging bergauf. Und das hat die natürlich verweichlicht, das muss man wirklich sagen. Und das ist ja auch die Zeit, wo die Frauen dann immer mehr eingefordert haben und ihre Männer immer mehr unterdrückt haben oder quasi sich von denen haben nichts mehr sagen lassen. Und und mit den Töchtern haben wir heute zu tun und deswegen haben diese weichen Männer diese für uns jetzt immer härter werdenden Zeiten verursacht. So sehe ich das. Ist auch nicht schlimm, also ich will das jetzt gar nicht werten, das ist die Situation. Also da hat jetzt nicht ein Einzelner dran Schuld. Das ist jetzt nicht ein Babyboomer-Vater, der jetzt dafür verantwortlich ist. Oder es ist halt eine Dynamik, die sich ergeben hat. Deswegen, das kann der Einzelne auch nicht überblicken, diese Dynamiken, die sich ergeben. Und es sind ja auch gesellschaftliche Zwänge, die sich dann ergeben. Also ich gebe der Generation jetzt nicht die Schuld in der Form, dass sie das irgendwie bewusst irgendwie gemacht haben. Aber es war halt zu leicht, es wurde immer besser und sie haben die Kontrolle verloren. Es ist halt einfach so, dass das muss sich, diesen Schuh muss sich diese Generation anziehen, weil wenn ich die Väter sehe, dann weiß ich, warum und wieso die Töchter so sind. Und die waren halt nicht hart genug, ihre Frau auf ihre Position zu setzen. Das haben die sich nicht ansatzweise getraut. Die Frau hat die Männer auf ihre Position gesetzt und die Frau hat die Führung übernommen. Und ich hatte ja wie in meinem Video, die Bibel ist Red Pill und Gott ist Red Pill. Ich werde es hier nochmal verlinken für die von euch, die es noch nicht gesehen haben. Es ist am Ende von Gott nicht gewollt, dass die Frau ihren Mann beherrscht. Von Gott ist gewollt, dass der Mann seine Frau beherrscht. Es ist das Recht und die Pflicht des Mannes, über seine Frau zu herrschen. Und da ist nichts Negatives dran. Das heißt nicht, sie schlecht zu behandeln. Das heißt nur, um ihre Natur zu wissen und an den entsprechenden Stellen korrigierend einzugreifen. Um mehr geht es dabei nicht. Das heißt nicht, dass die Frau unterdrückt werden soll, auf gar keinen Fall. Ich möchte niemanden unterdrücken. Aber Frauen sind wie Kinder. Und wenn die Kinder falsch laufen, dann müssen sie auch korrigiert werden dürfen. Und genauso verhält sich das bei den Frauen auch. Ich will es nicht zu lange machen, Männer. Ich möchte einen Pool und ich wünsche euch auch noch einen spannenden, kühlen Abend. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wie immer auf eure Feedbacks, auf eure Kommentare. Die sind ja eure Feedbacks, sorry, auf die Daumen hoch und auf eure Abos. Auch die Hitze steigt mir schon zu Kopf. Und Männer, ich wünsche euch einen schönen Abend. Kühlt euch auch irgendwo ab, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns morgen. Tschüss!